Erster Paulus sagt, Brüder und Väter, hört mir zu. Ich möchte mich verteidigen. Zweiter, die Leute hören, dass Paulus Hebräisch spricht. Sie sind still und hören zu. Dritter, Paulus sagt, ich bin ein Jude. Ich bin in Tarsus geboren. Aber ich bin hier in Jerusalem aufgewachsen. Ich habe viel über das Gesetz gelernt. Ich war sehr eifrig für Gott, so wie ihr jetzt. Vierter, Paulus sagt, ich habe die Leute verfolgt, die an Jesus glauben. Ich habe Männer und Frauen ins Gefängnis gebracht. Manche sind gestorben. Fünfter, Paulus sagt, der Hohepriester und die anderen wichtigen Leute wissen das. Sie haben mir Briefe gegeben. Ich bin nach Damaskus gegangen, um die Christen dort zu holen und nach Jerusalem zu bringen. Sechster, Paulus sagt, auf dem Weg nach Damaskus war es Mittag. Plötzlich kam ein helles Licht vom Himmel. Siebter, Paulus sagt, ich fiel auf den Boden. Ich hörte eine Stimme. Die Stimme sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Achter, Paulus sagt, ich fragte, wer bist du, Herr? Die Stimme sagte, ich bin Jesus. Du verfolgst mich. Neunter, die Leute bei mir sahen das Licht. Aber sie hörten die Stimme nicht. Zehnter, Paulus sagt, ich fragte, was soll ich tun, Herr? Jesus sagte, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Elfter, Paulus sagt, das Licht war so hell. Ich konnte nichts mehr sehen. Meine Freunde haben mich an der Hand nach Damaskus geführt. Zwölfter, in Damaskus war ein Mann. Er hieß Ananias. Er war ein guter Mann und lebte nach dem Gesetz. Alle Juden dort mochten ihn. Dreizehnter, Ananias kam zu mir und sagte, Bruder Saul, sieh wieder. Sofort konnte ich wieder sehen. Vierzehnter, Ananias sagte, der Gott unserer Vorfahren hat dich ausgesucht. Du sollst deinen Willen kennen. Du sollst Jesus sehen und seine Worte hören. Fünfzehnter, du sollst allen Menschen erzählen, was du gesehen und gehört hast. Sechzehnter, warte nicht länger. Steh auf und lass dich taufen. Bitte Gott, deine Sünden wegzuwaschen. Siebzehnter, Paulus sagt, ich ging zurück nach Jerusalem. Ich betete im Tempel. Dann hatte ich eine Vision. Achtzehnter, ich sah Jesus. Er sagte zu mir, geh schnell weg aus Jerusalem. Die Leute hier werden nicht glauben, was du über mich sagst. Neunzehnter, ich sagte, Herr, die Leute wissen doch, dass ich die Christen ins Gefängnis gesteckt und schlecht behandelt habe. Zwanzigster, ich war dabei, als Stephanus getötet wurde. Ich habe seine Kleider bewacht. Einundzwanzigster, Jesus sagte zu mir, geh. Ich werde dich zu anderen Völkern schicken, weit weg. 22. Die Leute hörten Paulus zu. Aber dann schrien sie, weg mit ihm. Er soll sterben. 23. Sie schrien, zerrissen ihre Kleider und warfen Staub in die Luft. 24. Der Hauptmann befahl, Paulus in die Burg zu bringen. Er wollte ihn auspeitschen und fragen, warum die Leute so schreien. 25. Paulus sagte zu dem Hauptmann, dürft ihr einen Römer auspeitschen? Das ist nicht erlaubt. 26. Der Hauptmann ging zum Oberst und sagte, was willst du tun? Paulus ist ein Römer. 27. Der Oberst fragte Paulus, bist du ein Römer? 28. Paulus sagte, ja, ich bin ein Römer. Der Oberst sagte, ich habe viel Geld bezahlt, um Römer zu werden. Paulus sagte, ich bin als Römer geboren. 29. Die Soldaten hörten auf, Paulus zu schlagen. Der Oberst hatte Angst, weil Paulus ein Römer war. Er ließ Paulus losbinden. 30. Am nächsten Tag wollte der Oberst wissen, warum die Juden Paulus anklagen. Er ließ Paulus vor den Hohenpriestern und den anderen wichtigen Juden bringen.